mit dem Willen dazu, die US-Imperialisten, Erzfeinde, die zur völligen Vernichtung der würdevollen D-Völker verzweifelt versuchen, aus der Erde auszurotten, erhebt sich das ganze Volk wie ein Mann zur Verteidigung des Virus und des Sozialismus. Laut Angaben haben sich in 6 Tagen nach der Veröffentlichung der Erklärung des Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVK, Kim Jong-un, landesweit mehr als 4,7 Millionen Jugendliche, Studenten und Werktätige aller Kreise und Schichten zum Eintritt oder Wiedereintritt in die Volksarmee gemeldet.